Er schaute um sich und ward gewahr, dass er vor einer Schenke stand, zu der von der Straße aus eine Treppe in das Kellergeschoss führte. Soeben kamen zwei Betrunkene heraus, stützten sich gegenseitig und stiegen schimpfend die Treppe herauf. Ohne lange nachzudenken, stieg Raskolnikow sofort die Stufen hinab. Bisher hatte er noch nie Schenken betreten, jetzt aber schwindelte ihn vor Schwäche und quälte ihn ein brennender Durst. Er wollte kaltes Bier trinken, umso mehr, als er seine plötzliche Schwäche dem Umstand zuschrieb, dass er nichts im Magen hatte. Er ließ sich in einer dunklen und schmutzigen Ecke an einem schmierigen Tisch nieder, verlangte Bier und trank gierig das erste Glas aus. Sofort wurde ihm leichter zumute und seine Gedanken wurden klarer. »Das ist alles Unsinn«, sagte er sich voll Hoffnung. »Und da ist nichts, was mich aus der Fassung zu bringen brauchte. Es ist bloß physische Erschöpfung. Ein Glas Bier, ein Stück Zwieback. Und im Nu ist der Verstand wieder da, sind die Gedanken klar und die Absichten im Lot. Pfui, wie ist das alles erbärmlich!« Aber trotz des verächtlichen Ausspeiens sah er schon heiter aus, als hätte er sich plötzlich einer schrecklichen Last entledigt und blickte die Anwesenden freundschaftlich an. Aber selbst in diesem Augenblick war da schon eine ferne Vorahnung in ihm, dass diese ganze Bereitschaft zur Besserung gleichfalls krankhaft war. In der Schenke befanden sich jetzt nur noch wenige Menschen. Außer den zwei Betrunkenen, denen er auf der Treppe begegnet war, hatte gleich darauf eine ganze Gesellschaft, etwa 5 Männer und ein Mädel, mit einer Ziehharmonika die Schenke verlassen. Darauf war es still und freier geworden. Geblieben waren ein Angetrunkener, noch nicht recht beschwipst, der hinter einer Flasche Bier saß, dem Aussehen nach ein Kleinbürger. Sein Freund, ein dicker, übergroßer Mann, in einem dicken Mantel mit grauem Bart, stark berauscht, duselte neben ihm auf einer Bank. Ab und zu begann er plötzlich, wie halbwegs aufwachend, mit den Fingern zu schnippen, dazu mit dem Oberkörper und den ausbalancierenden Armen gleichsam zu tanzen, ohne sich von der Bank zu erheben, wozu er irgendeinen Unsinn sang, Verse, auf die sich zu besinnen er sich abmühte, wie etwa »Ein Jahr lang liebte ich mein Weib, ein Jahr lang liebte ich mein Weib«, oder plötzlich, wieder aufwachend, geradezu selig, »Da traf ich in der Schreibergasse meine Verflossene von einst.« Aber niemand nahm Anteil an seinem Glück. Sein schweigsamer Freund sah sogar sichtlich feindselig und misstrauisch diesen Ausbrüchen zu. Es war auch noch ein Mann da, dem Aussehen nach ein verabschiedeter Beamter. Er saß allein vor seiner Flasche, trank hin und wieder einen Schluck und blickte um sich. Auch er schien innerlich erregt zu sein.